Erster die Söhne von Juda waren Peres, Hezron, Kelubai, Hur und Sobal. Zweiter Reaja war der Sohn von Sobal. Er war der Vater von Jahat. Jahat war der Vater von Ahumai und Lahat. Das sind die Familien von Zoreat. Dritter, das sind die Söhne von Etam, Jesreel, Jisma und Jidas. Ihre Schwester hieß Hatzeleponi. Vierter, Penuel war der Vater von Gedor. Esa war der Vater von Husa. Das sind die Söhne von Hur. Hur war der erste Sohn von Ephrata. Er war der Vater von Bethlehem. Fünfter, Aschur war der Vater von Tekoa. Er hatte zwei Frauen. Sie hießen Helea und Naera. Sechster, Naera hatte vier Söhne, Ahusam, Hefer, Temni und die Ahastariter. Das sind die Söhne von Naera. Siebter, die Söhne von Helea waren Zeret, Isa und Etnan. Achter, Kos war der Vater von Anub und Hatzobeba. Er war auch der Vater der Familien von Ahahel. Neunter, Jebetz war wichtiger als seine Brüder. Seine Mutter gab ihm diesen Namen. Sie hatte bei der Geburt große Schmerzen. Zehnter, Jebetz betete zum Gott von Israel. Er bat Gott um Segen und mehr Land. Gott sollte ihn vor Unglück schützen. Gott gab ihm, was er wollte. Elfter, Kelub war der Bruder von Sua. Er war der Vater von Mehir. Mehir war der Vater von Esten. Zwölfter, Esten war der Vater von Bethrapha, Pasea und Tehina. Tehina war der Vater der Stadt Nahas. Das sind die Männer von Recha. Dreizehnter, die Söhne von Kenas waren Otniel und Seraya. Der Sohn von Otniel war Hattat. Vierzehnter, Meonotai war der Vater von Ofra. Seraya war der Vater von Job. Job war der Vater vom Tal der Handwerker. Dort arbeiteten viele Handwerker. Fünfzehnter, die Söhne von Kaleb waren Ir, Ela und Nam. Kaleb war der Sohn von Jefune. Ela hatte auch Söhne. Einer hieß Kenas. 16. Die Söhne von Jehalele waren Sif, Sifa, Tirja und Azarel. 17. Die Söhne von Esra waren Jeter, Meret, Efer und Jalon. Meret heiratete Bithya. Sie war die Tochter vom Pharao. Sie hatte drei Kinder, Mirjam, Samai und Jisba. 18. Meret hatte noch eine Frau aus Juda. Sie war die Mutter von Jered, Heber und Jekutil. Sie waren Väter von Städten. 19. Die Frau von Hodia war die Schwester von Naham. Ihre Söhne waren die Väter von Kegila und Estemoa. 20. Die Söhne von Simon waren Amnon, Rinna, Benhanan und Tilon. Die Söhne von Jisai waren Sohet und sein Sohn. 21. Sela war der Sohn von Juda. Seine Söhne waren Hir und Leda. Sie waren Väter von Städten. Ihre Familien machten Stoffe aus Baumwolle. 22. Dazu gehörten Jokim und die Männer von Koseba. Auch Jos und Saraf gehörten dazu. Sie herrschten in Moab. Das sind sehr alte Geschichten. 23. Sie machten Töpfe aus Ton. Sie wohnten in Netaim und Gedera. Sie arbeiteten dort für den König. 24. Die Söhne von Simeon waren Nemuel, Jamin, Jarib, Sera und Sol. 25. Der Sohn von Sol war Salom. Sein Sohn war Mibsam. Sein Sohn war Misma. 26. Der Sohn von Misma war Hamuel. Sein Sohn war Sakur. Sein Sohn war Simei. 27. Simei hatte 16 Söhne und 6 Töchter. Seine Brüder hatten nicht viele Kinder. Ihre Familien waren kleiner als die Familien von Juda. 28. Sie wohnten in Beerseba, Molada und Hazazual. 29. Sie wohnten auch in Bilha, Ezem und Tolat. 30. Sie wohnten in Betul, Horma und Ziklag. 31. Sie wohnten in vielen kleinen Städten. Das war so bis zur Zeit von König David. 32. Sie hatten 5 Dörfer. Diese hießen Etam, Ayen, Rimmen, Tochen und Asan. 33. Es gab noch mehr Dörfer in der Nähe. Sie wohnten dort und schrieben ihre Namen auf. 34. Das sind weitere Namen, Mesobab, Jamlech und Josa. Josa war der Sohn von Amazia. 35. Auch Joel und Jehu gehörten dazu. Jehu hatte viele Vorfahren. 36. Weitere Namen sind Eljunai, Jakoba, Jesuhaja, Asaja, Adiel, Jesimiel und Benaja. 37. Sisa war der Sohn von Sifai. Er hatte auch viele Vorfahren. 38. Diese Männer waren Chefs in ihren Familien. Ihre Familien wurden sehr groß. 39. Sie reisten bis nach Gedor. Sie suchten dort Gras für ihre Tiere. 40. Sie fanden dort sehr gutes Gras. Das Land war groß und ruhig. Früher wohnten dort die Leute von Hem. 41. Diese Männer kamen zur Zeit von König Hiskia. Sie nahmen das Land weg. Sie vertrieben die Leute, die dort wohnten. Sie blieben dort mit ihren Tieren. 42. 500 Männer von Simeon gingen zum Berg Seir. Ihre Anführer waren Pelatscha, Neaja, Rephaja und Usiel. 43. Sie besiegten die letzten Leute von Amalek. Sie wohnen dort bis heute.